Der internationale Einheitsverband der Koreaner gab die Monatszeitschrift Tongil November- und Dezembernummer 2016 heraus. In der Zeitschrift erschienen die Fotos von den Vorortanleitungen der Truppen der koreanischen Volksarmee und verschiedene Zweige der Volkswirtschaft durch Genossen Kim Jong-un im November und Dezember des Vorjahres, sowie die Nachrichten über seine revolutionären Tätigkeiten in chronologischer Reihenfolge. Die Zeitschrift berichtete auch über die Gedenkveranstaltung zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il in der DVK-Botschaft in der Russischen Föderation und brachte die Antwort eines Sprechers des DVK-Außenministeriums, die Antwort des Sprechers des Instituts für Abrüstung und Frieden des Außenministeriums der DVK und den Brief des ständigen Vertreters der DVRK in der UNO an den UNO-Generalsekretär, in denen die Anti-DVRK-Menschenrechtskampagne und Provokationen der USA und ihrer Anhänger kritisiert wurden. In der Zeitschrift erschien ein Beitrag darüber, dass dank der großen Aufmerksamkeit von Genossen Kim Jong-il der ehemalige Botschafter der Russischen Föderation in der DVRK, Andrei Karlov, zur Entwicklung der Beziehungen beider Länder beitrug und die internationalen Nachrichten.